steht Feel the Bubbles. Warte. Okay, fuck this shit. Da steht, oh, Kante. Da steht Feel the Bubbles und es ist von Nestle. Also so scheiße kann es nicht sein. Aber Nestle ist doch voll die böse Firma. Aber die machen leckere Sachen. Ja, es ist quasi Schokolade mit Minze. Wie heißt das? Aero? Ja. Aero. Mit luftiger Minze. Schmeckt so ein bisschen wie After Eight. Ja, wollte ich gerade sagen. Minze mit Schokolade erinnert mich direkt an After Eight. Ja, schmeckt da so. Cool. Ein Pound. Hätte ich auch sein lassen können. Magst du keine After Eight? Ja, doch, aber... Ach, keine Ahnung, damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt komm mal da raus, damit ich nicht mehr so ausschütteln muss. Hast du nicht gerechnet, wenn du der Shit grün ist? Ja, was Packung? Weiß ich denn, was im Ausland alles grün ist? Wenn es orange gewesen wäre, hätte ich auch nicht gesagt. Okay, okay, das ist das Problem. Du kommst an die Kamera und das Mikrofon wackelt, wenn du dich bewegst. So. Jetzt komme ich nicht mehr an die Kamera. Okay, perfekt. Hallo, herzlich willkommen. So, was schaut der Peter besonders gerne? Weiß ich. Ich meine, wie klingt das bitte? Ich kenne niemanden, der so laut schmatzt wie du. Ich habe das Gefühl, dass auch jedes Mal, wenn wir im TS sind und du irgendwelche Nicknacks isst oder so ein Scheiß, du das absichtlich nah am Mikrofon machst, weil das das Lauteste ist. Das ist lauter, als wenn du wirklich redest. Dein Knacken und dein Schmatzen. Das heißt Quatsch, Peter. Als wenn ich mich dafür extra nach vorne beugen würde. Keine Ahnung, aber das ist trotzdem faszinierend. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu dem ersten offiziellen Pete-Cast. Ist das nicht ein cooler Name? Da wäre ich nicht drauf gekommen. Also ich war ein bisschen gestunt, muss ich sagen. Ja, das ist schon Kreativität over 9000, oder? Die erhöhen wir jetzt. Oh, da ist ein Anstieg der Kreativität. Wenn du gerade deine Apfelschorlendose aufmachst. Und Wasser. Wasser. Die Wasser in Dosen, in Blechdosen, gibt's hier in England nämlich. Mhm. Die sind kulturell schon ganz eigenes Völkchen, könnte man sagen. Wasser in Dosen. Wie bescheuert. So, wir haben jetzt irgendwie laut englischer Zeit. Ich hab Schokolade auf dem Bett. Ja, Gott sei Dank ist es dein Bett. Und Gott sei Dank habe ich keine Schokolade gegessen. Die habe ich gerade rübergeschmissen. Warte mal, wie spät haben wir denn jetzt? 9 Uhr oder so? 10 nach 9. 10 nach 9. 10 nach 9 englischer Zeit. Also nach deutscher Zeit 10 nach 10. Wir wurden gerade rausgeworfen. Um 8. Unverschämterweise um 8. Ja gut, wir mussten ein bisschen ein Stück laufen, bis wir im Hotel sind. Und einkaufen. Und einkaufen mussten wir auch. Wasser. Ja, wirklich, primär Wasser, weil man hat ja, ihr kennt das wahrscheinlich, wenn man irgendwo im Hotel ist, hat man halt nichts zu trinken auch im Hotel. Höchstens vielleicht mal so eine Minibar, wo dann irgendwie so ein Wasser 0, 3, 5 Euro kostet. Aber die haben ja nicht mal eine Minibar. Eben. Doch, außer, das muss man den Engländern lassen, es gibt umsonst Tee auf dem Hotel. Ja, wow. Wir haben Wasserkocher und Tee und 2 Tassen, das hätten wir. Aber ich mag keinen Tee. Echt nicht? Boah, es gibt teilweise so geile Teesorten einfach. Also nicht nur diesen fucking Pfefferminztee oder Kamille oder so. Es gibt teilweise echt Teesorten, die finde ich sehr lecker. Ich mag keine heißen Getränke. Aber du trinkst auch Kaffee, oder? Nur, wenn ich wach werden will. Okay. Das ist mehr so, einfach nicht aus Geschmack, sondern einfach weil... Kakao kalt? Boah. Oder eher so lauwarm? Kakao kalt ist schon geil. Ja, das stimmt, aber Kakao kann man sowohl kalt als auch heiß trinken. Hat das gerade dein Handy einen Abgang gemacht? Nee, das hat... Wo ist denn mein Handy? Weiß ich nicht, darum geht's nicht. Ist auch egal, korrekt. Wir haben jetzt auf jeden Fall so und so viel Zeit, Uhr. Und wir sind heute Morgen entspannt um 6.30 Uhr aufgestanden, deutscher Zeit. 6.45 Uhr natürlich. Ich 6.30 Uhr. Da werden die meisten jetzt von euch sagen, ja, Standard, ihr faulen Fotzen. Natürlich, da bin ich schon am Weg zur Arbeit. Ja, genau. Aber ich habe halt noch gestern bis spät in die Nacht versucht, diesen Podcast-Shit zum Laufen zu bekommen mit Domi. Deswegen war die Nacht ein bisschen kürzer. Aber ich will mich nicht beschweren, dass da trotzdem alles sehr gut funktioniert. 6.30 Uhr aufstehen, schön duschen gehen. Und als ich fertig war mit Duschen, warst du schon wach. Hatte schon die Couch umgebaut, auf die du gepennt hast. Ja, und ich musste pinkeln wie ein Pferd. Aber. Ja, gut, das ist etwas ungünstig, wenn dann so ein Peter im Badezimmer ist, der relativ lange braucht und du dann voll auf mich gewartet hast, wahrscheinlich. Die Betonlocken braucht ja auch ihre Zeit. Ja, in der Tat. Die ist gerade übrigens zerstört, weil wir sind an einer Küstenstadt, aber dazu später mehr. Ja, wobei, es geht noch, ja. Es geht. Es geht noch. Wir haben nicht mal gefrühstückt. Du hast auch noch den Schiff. Natürlich haben wir gefrühstückt. Ja, so, aber nicht bei mir. Ja. Richtig. Nee, wir haben nicht gefrühstückt. Wir haben uns quasi angezogen. Dann habe ich noch die Folge Evolve hochgeladen und für morgen Laufen, Gucken, Schießen. Und das war quasi on time. Als ich fertig war, hat es geklingelt und war der Taxifahrer da. Er sagte, kommt mal runter. Und ja, dann sind wir zum Flughafen. Wir haben noch gepackt und so ein Shit. Man vergisst ja immer gerne Sachen. Bisher habe ich noch nichts vermisst, muss ich zugeben. Ich meine Kopfhörer. Ja, aber die habe ich schon zu Hause vergessen. Ja, das ist richtig, ja. Aber gut, gibt Schlimmeres. Also irgendwann war Taxi dann da, da sind wir halt zum Flughafen gefahren. Viel zu früh da gewesen, weil wir dachten, wir wussten einerseits nicht, wie krass ist das mit dem Verkehr, wie viele Leute sind irgendwie beim Check-in. Ja. Eingecheckt sind wir eigentlich schon, aber wir mussten halt einen Koffer aufgeben. Und wie viele Leute waren vor uns da? Null. Doch einer. Ja, einer, aber der war an einem anderen Schalter. Das stimmt. Also den Schalter hatten wir vor uns ganz alleine. Wir waren natürlich beim Priority-Check-In. Nee, das waren wir nicht. Doch, wir waren bei Plus. Im Ernst? Ja, aber das ist denen einfach scheißegal, weil wenn da keiner ist, der da Plus einchecken möchte, dann checken die auch normales wie uns ein. Wir waren ja schon eingecheckt, wir mussten nur den Koffer abgeben. Ja. Und dann haben wir noch so viel Zeit, da sind wir, das ist das Geilste gewesen. Ah, erstmal der Taxifahrer! Stimmt! Ey, Taxifahrer! Wir haben uns über voll die coolen Dinge unterhalten, unter anderem hat Christian davon erzählt, wie er in Amerika Waffen... Ja, wir sind irgendwie aufs Thema gekommen, dass wir da in Minneapolis halt Panzer gefahren sind und irgendwann konnte der Taxifahrer sich nicht mehr zurückhalten und hat halt davon erzählt, dass er selber halt auch einen Panzerführerschein hat und einen Leopard 2 gefahren ist, was ich ziemlich awesome finde, weil das ist so ein deutscher Militär, oder generell sind ja deutsche Militärsachen eigentlich recht beliebt, aber der Leopard 2 ist so ein Exportprodukt, ein weiteres aus Deutschland und den ist er gefahren. Ich meine, wie krank ist das bitte? Du unterhältst dich auf der Rückbank mit deinem Kumpel darüber, wie der einmal das Glück hatte, im Leben schon mal Panzer fahren zu können. Ich weiß nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind. Auf einmal sagt der Taxifahrer, ja, ich habe auch einen Panzerschein. Und man denkt so, what? Was ist das denn für ein Zufall? Der hat sich wahrscheinlich erstmal gedacht, boah, so Zivil-Noobs, also ja. So Zivildienstleistende. Ja. Ja. Das stimmt, ja. Aber, mein Gott. Das war schon witzig. Da hat er voll die coole Geschichte erzählt, wie die einmal den Panzer nicht, den Leo hat er ihn genannt, nicht angekriegt haben. Und dann sind sie zu ihrem Vorgesetzten gegangen und der hat die voll zur Sau gemacht, dass die ja nicht mal mehr Panzer fahren könnten, die Vollidioten. Da hat der Vorgesetzte sich in den Panzer gesetzt und mit einem Klick ging das Scheißding an. Und alle haben sich mega geärgert, dass das jetzt auf einmal funktioniert. Und dann hat der Vollidiot den falschen Gang angelegt und ist rückwärts durch eine Mauer gefahren. Ich weiß nicht, ob ihr das hören konntet. Rückwärts durch eine Mauer gefahren. Also, das ist schon... War witzig. War eine coole Taxifahrt. Und er sagte, du könntest einen Panzer mit einem Joystick fahren. Ja. Also wie im Computerspiel. Richtig. Du fährst das Ding. Das ist nicht irgendwie manuell. Also das ist natürlich kompliziert, aber es ist ein verkackter Joystick. Also den Panzer, den ich gefahren bin, bist du mit zwei Hebeln gefahren. Also den Hebel rauf war links, Hebel runter rechts. Beide Hebel nach vorne war geradeaus oder irgendwie sowas. Ja, das ist mittlerweile nicht mehr so. Ich meine, der Leopold 2 ist natürlich auch schon ein bisschen moderner als wahrscheinlich das, was du damals in Amerika gefahren bist. Ja, ein bisschen. Ja, von daher ist das nicht weiter verwunderlich. Der gute Leopold. Auf jeden Fall hat der Taxifahrer uns auch gesagt, ey, geht doch mal da vorne hin, da hinter Lufthansa links, da ist voll die coole Bäckerei. Die ist underground sozusagen. Ich weiß den Namen nicht mehr, aber da ist Kaffee und Brötchen sind gut. Also gehen wir da rum, hinter Lufthansa links. Und was ist da? Kamps. Die unbekannteste Bäckerei der ganzen Welt. Aber gut, das war auch eigentlich total witzig, weil die haben halt auf den großen Schildern irgendwie sowas stehen wie Kaffee und einzelne Brötchen und so. Aber da gibt es halt ein kleines Schild. Und da stehen dann so Frühstücke drauf, wie Gourmet-Frühstück oder französisches Frühstück, das sich halt aus verschiedenen Sachen zusammenstellt. Und ich hab so, da gibt's nur ein ganz kleines Schild, so vorne an der Theke. Und ich so bin da hin, guck mir das so interessiert an, alle, die gucken mich schon so ein bisschen verwirrt an und so. Und dann gehen wir da hin und sagen, wir hätten gerne zweimal Gourmet-Frühstück. Und alle so, okay. Und sie sind doch relativ professionell geblieben, aber während die das hergestellt haben, habe ich gemerkt, dass die damit überhaupt nicht gerechnet haben, weil einerseits mussten die nachgucken, was überhaupt beim Gourmet-Frühstück dabei ist. Und irgendwann kam ein Mitarbeiter von hinten und hat gefragt, ey, was geht denn hier ab? Und dann haben die gesagt, ja, Gourmet-Frühstück, sagte dann der mit Augen gerollt, so. Ich habe mir so, ey, what the fuck, ey. Ja, eben, man bietet das nicht an. Ja, richtig. Und die also nicht nur, dass sie halt nicht wussten, dass, was da drauf kommt, sondern die hatten noch nicht mal alles da, was da drauf kommt. Da haben wir unterschiedliche Brötchen bekommen. Ja, normalerweise darf man sich die Brötchen aussuchen, aber wir wurden nicht gefragt. Ja, und du hast einfach ein Körnerbrötchen bekommen und ich habe ein Kürbiskernbrötchen bekommen. Ja, aber ich war zufrieden, ehrlich gesagt. Wobei ich muss sagen, der Aufschnitt hat ein bisschen so geschmeckt, als hätte der schon eine Stunde in der Sonne gelegen. Okay, fand ich nicht. Fandst du nicht? Okay, ja. Alles klar. Vielleicht bin ich pingelig. Aber, ja, das sowieso. Aber war trotzdem lecker. Und dann konnten wir auch irgendwann easy fliegen. Ja, nach dem Liter Kaffee, den wir getrunken haben, sind wir halt in den Flieger ganz normal rein. Und dann wurde der 3DS angeschmissen mit, du hast Ocarina of Time angefangen. Yep. Und du hast mit Majora's Mask gespielt. Genau. Und da würde ich jetzt erstmal anfangen, weil Ocarina of Time ist ja vor Majora's Mask. Ja. Ja, ist natürlich heutzutage nicht mehr so hübsch. Ich habe damals nie Ocarina of Time gespielt, ich habe keine N64 besessen, aber du merkst sofort, es ist ein Zelda-Spiel, weil ich habe Link to the Past, heißt das, glaube ich, ja, gespielt, auf dem 3DS auch, und du merkst, wie das ist irgendwie ein ganz eigenes Spiel. Kein Spiel ist so wie Zelda, habe ich so das Gefühl. Ja, auf dem 3DS, das hieß irgendwie anders, das war ja der Link Between Worlds? Ja, genau. Und Link to the Past war der für Super Nintendo. Ja, du hast recht. Ja, aber das war ja quasi ein Remake davon. Jein. Nichtsdestotrotz habe ich das 3DS-Ding gespielt. Und ja, man startet dann halt in diesem Dorf, dann spricht man mit dem Deku-Baum da oder Doku-Baum oder Deku. Count Doku oder wie er hieß. Und dann geht man dem durch den Mund, was ich sehr geil fand. Und dann hat man in dem quasi so ein Dungeon. Und dann geht man quasi durch seine Innereien und so einen ganz klassischen Zelda-Dungeon, fand ich, aber damals war das wahrscheinlich Brainfuck Over 9000, wo du halt verschiedene Rätsel lösen musst, verschiedene neue Items bekommst, diese verschiedenen Items an unterschiedlichen Stellen anwenden musst und am Ende einen Bossgegner besiegst. Wenn du dann bis zu dem Bossgegner kommst. Ja, das war mega tricky. Da war so eine verschlossene Tür. Ey, die habe ich bis heute noch nicht geöffnet, fällt mir gerade ein. Ja, und das nicht gecheckt, dass man das vorher nutzen muss, um das Spiel jetzt kaputt zu machen. Absolut korrekt, war ich ein bisschen dumm. Christian musste mir da helfen. Ich wusste aber auch nicht mehr direkt. Ja. Na gut. Ja, und dann bin ich halt noch in den offenen Bereich gekommen und zum Schloss Hyrule und hab mit Zelda gesprochen, weil Zelda ist ja die Lady und nicht der Hauptcharakter. Aber das wisst ihr alle. Und halt diese ganzen Gespräche, die sind halt alle. Moment, viel interessanter fand ich noch, was du gesagt hast, wie Zelda aussieht. Die sieht aus wie eine Krebskranke, weil die sieht so aus, als hätte die keine Haare. Ja, eigentlich hat die ja Haare, aber in dem Teil, also da in dem, hatte die wirklich keine Haare, sondern wie so eine Krankenschwesterhaube auf. Ja. Und das sah wirklich aus, als hätte sie eine Glatze. Richtig. Und das fand ich mega creepy. Den Kommentar fand ich ziemlich witzig. Das war einfach strange. Also, ich weiß auch nicht so genau. Also, ich musste mich da halt diesen behindern. Übrigens habe ich da einen Bug. Da war ein Bug. Die Leute, die das Spiel gespielt haben, können mir wahrscheinlich folgen. Ich bin das erste Mal im Schloss gewesen, musste zu Zelda und musste mich an den Wachen vorbeischleichen. Habe ich gemacht und dann bin ich bei dem schlafenden, verfickten Milchbauern gewesen, der einfach nicht aufstehen wollte. Und dann habe ich das Spiel zurückgesetzt bzw. mich erwischen lassen und auf einmal war auf dem Weg, den ich vorher auch gegangen bin, so eine Tochter von diesem Milchficker und die hat mir dann ein Ei gegeben. Ja. Und das Ei musste ich ausbrüten und dann kam da auf einmal so ein Hahn raus und der Hahn hat dann den Bauer-Wichser da aufgeweckt. Aber die Frau war vorher nicht da. Das heißt, man muss einmal mindestens failen, bevor die auftaucht. Und das ist schlechtes Game Design. Aber ansonsten ist alles cool. Hat mich jetzt noch nicht auch vom Hocker gehauen, wie Super Mario 64, als ich das nachgeholt habe. Aber ist ganz nice. Werde ich noch auf jeden Fall durchzocken. So, Majora's Mask. Deine Meinung zum Remake? Ich habe Majora, also im Gegensatz zu dir habe ich Ocarina of Time habe ich gespielt, weil ich hatte ein N64. Und ich hatte ich habe auch Majora's Mask. Und zu meiner Schande muss ich sagen, ich habe es nie gespielt. Ich hab's angefangen. Und damals kam dann so dieses, ja, du hast jetzt so und so viel Zeit, wo ich mir dann dachte, fuck you. Weil es gibt wirklich nichts, was ich in einem Spiel mehr hasse, als Zeitdruck. Das kann ich nachvollziehen. Das kann ganz cool sein, um die Spannung hochzutun, okay, aber das hatte ich damals einfach nicht. Damals war ich, keine Ahnung, wann war das? 97, 98, keine 14, 15 Jahre war ich alt. Und da habe ich mir einfach gedacht, fuck you. Und es ist wirklich so, auch im Remake. Habe ich übrigens noch mal ganz kurz, habe ich schon von mehreren gehört. Die haben Ocarina of Time gespielt, fanden Ocarina of Time mega nice. Ja. Und dann kam Majora's Mask mit diesem ganzen Bullshit von wegen, du hast eine Zeitbegrenzung, du wirst unter Druck gesetzt, du hast keine Ruhe mehr. Und dann haben die von mir aus 10 Minuten, 20 Minuten, eine halbe Stunde gespielt und haben gesagt, boah, nee, das tue ich mir nicht an, was soll die Scheiße? Genau, das habe ich auch getan und genau das war der Fehler. Ja. Weil, also das Spiel fängt wirklich so an, für die Leute, die es nicht kennen, du hast halt unten so eine Zeitanzeige und da fängt die Uhr an zu laufen und du musst dich quasi beeilen, am Anfang musst du halt bestimmte Sachen machen, ohne jetzt zu spoilern, und die musst du quasi bis zum nächsten Morgen tun. Das habe ich am ersten Mal nicht geschafft, weil, keine Ahnung, nicht gefunden. Und da war dann schon so eine Sache wie, ja, toll, weil es eine Zeitvorgabe. Aber wenn man das irgendwann geschafft hat und ein bisschen gespielt hat, dann kriegt man irgendwann dieses, auch was Ocarina of Time hat, kriegt man die Hymne der Zeit. Damit kann man die Zeit komplett zurücksetzen. Und dann hat man eigentlich im Grunde so viel Zeit, wie man möchte. Also du setzt die Zeit dann zurück, hast dann natürlich bestimmte Punkte, die du halt nicht mehr hast, außer die irgendwie Speicherpunkte und was weiß ich, so weit habe ich noch nicht gespielt. Aber du setzt halt die Zeit dann zurück und dann kannst du halt anfangen zu sagen, okay, ich gehe jetzt irgendwie dahin und mach diese Minigames, die du auch gemacht hast, beispielsweise mit der Schleuder oder irgendwelche Kistenspiele und so. Dann kannst du die Sachen machen, aber vorher nicht. Da hast du einfach keine Zeit für. Und ich kann das absolut nachvollziehen, wenn das einen erstmal abschreckt. Ja. Aber es ist trotzdem gut zu wissen, wenn du jetzt sagst, man muss sich da ein bisschen durchbeißen und dann ist es ein geiles Spiel, dann ist das eine wichtige Info, die ihr jetzt bekommen habt. Wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, was bedeutet, ihr seid behindert? Nein, aber dann sind wir gelandet in London Gatwick. Außerhalb, also es ist quasi mega weit weg von London, keine Ahnung, warum die das immer noch London nennen, aber gut. Sind wir da gelandet und mussten erstmal 38 Kilometer weit laufen, um dann begrüßt zu werden von einer riesigen Schlange vor einem Ticketschalter für die Züge. Weil unsere Tickets waren nicht irgendwie über online gebucht, weil das geht in diesem komischen UK-System nicht, in dem großbritannischen System nicht. Weil, um überhaupt bis zu den Zügen zu kommen, musst du eine Karte, die existiert, also eine so wie eine Visitenkarte, musst du haben, um durch so einen Schalter zu gehen, durch so einen kleinen Automaten zu gehen, durch so automatische Türen zu gehen. Und vorher kommst du überhaupt nicht zu den Zügen. Das heißt, so wie wir das haben bei der Deutschen Bahn, einfach online gehen, sagen, ich will den Zug bis da, zack, ich bezahle mit PayPal, whatever, schick mir einen QR-Code, fertig am Handy, gibt es da überhaupt nicht. Du musst den Shit entweder online ordern und kriegst den zugewiesen, also zugeschickt, oder du kaufst den vor Ort. Und die meisten haben sich gedacht, kaufen wir vor Ort. Aber was haben wir uns gedacht? Kaufen wir vor Ort. Ja, so wie 90% der anderen Leute. Richtig. Mega lange Schlange. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Da kamen sogar irgendwann Mitarbeiter des Flughafens und haben gesagt, ey, es gibt auch noch Automaten an den Gleisen. Aber da wir keine Ahnung hatten. Die hat aber immer noch gesagt, it's up to you. It's up to you. You can decide. Und es ist eine gute Idee gewesen, dass wir es nicht getan haben. Yeah. Denn wir haben quasi keinen PIN für unsere Kreditkarte. Weil wir den einfach vergessen haben. Ja. Und ich habe mir meinen aufgeschrieben, aber irgendwie war das der Falsche. Und als wir dann im Endeffekt, glaube ich, an den Ticketschaltern vorbeigekommen sind, nachdem wir unser Ticket hatten, war die Schlange da, glaube ich, mindestens genauso lang. Ich glaube, ja. Also die Schlange war halt da organisierter, weil es so typisch flughafenmäßig dann so in Reihen ging. Mhm. So hin und her, so links, rechts und so mit so Bändern. Bei dem Schalter, wo wir angestanden haben, ging es einmal quer durch den Raum, wo alle sich immer so durchkämpfen mussten. Aber nichtsdestotrotz hatten wir so persönliche Beratung, die uns mindestens 50 Pfund gespart hat. Dadurch, dass die direkt gesagt hat, nehmt auch das Return-Ticket, also zurück, dann spart ihr halt, weil es Sonntag ist, bla bla bla, ist auch scheißegal. Und die konnte uns halt direkt ein Ticket zu unserer Final Destination ausstellen, wo wir hin mussten, weil wir mussten einmal umsteigen in London Victoria. Aber dann haben wir das Ticket gezogen, ohne Witz, wir haben das Ticket gezogen, gekriegt, sind zu der Trainstation gegangen, sind die Treppe runtergegangen und da stand unser Zug. Genau. Und wir sind eingestiegen, es war keine Sau drin, wir haben uns gemütlich gemacht und dann haben wir festgestellt, okay, der Zug fährt erst in 10 Minuten los und 10 Minuten später war der Zug auch voll, aber war ja kein Problem, wir hatten gute Plätze, alles war easy und dann das Umsteigen war auch easy, da mussten wir erst noch irgendwie, wir haben erstmal halt eine Ewigkeit einen Geldautomaten gesucht. Ja, weil wir brauchten Wasser, denn wir hatten lange nichts mehr getrunken, außer richtig. Kaffee und vielleicht eine Tasse Orangensaft. Haben uns dann Wasser organisiert, nachdem... Ja, wobei, das war eigentlich eine geile Sache, weil da war ein Shoppingcenter über dieser Zugstation und dieses ganze Shoppingcenter haben wir abgesucht nach einer Maschine, wo wir Geld ziehen können, ja. Wir waren schon einmal während dieser Suche bei so Treppen. Und da unten waren halt die Gleise. Und dann haben wir halt gesagt, nee, das sind ja nur die Gleise, da müssen wir nicht hin. Also weiter Shoppingcenter abgesucht. Und dann sind wir irgendwann runtergegangen und haben festgestellt, ach, hier sind ja nur 28 unterschiedliche Möglichkeiten, Geld zu ziehen. Also das war echt behindert. Aber gut, das war dann auch kein Problem. Und dann, das Geile ist, Christian hat dann noch gesagt, ey, wieso machen wir das in Deutschland eigentlich nicht so, dass du einfach überhaupt nicht ohne Ticket bis zum Zug kommst? Weil so könnte man sich ja die Leute sparen, die kontrollieren. Aber... Ja, das haben wir dann im Zug gemerkt. Da kam dann halt trotzdem jemand, der kontrolliert hat, weil du könntest ja quasi das günstigste Ticket einfach kaufen und dich dann in irgendeinen Zug setzen und dann halt wieder umsteigen, weil du bist ja schon an den Gleisen. Ja, genau. Und dann fährst du halt einmal quer durchs Land für, weiß ich nicht, 5 Pfund oder so. Das heißt, die brauchen so oder so jemanden, der innerhalb der Züge die Tickets kontrolliert. Das heißt, deren ganzes System ist einfach nur behindert. Genauso wie das Linksfahren. Ja, wobei, das heißt aber auch, dass generell die Leute, die überhaupt an diesen Zugbereich kommen, schon mal ein Ticket haben. Was bei uns überhaupt nicht so der Fall ist. Ja, das ist richtig. Da machen die aber ja dann wieder mehr Kohle von, weil wenn die erwischen, kostet ja direkt wieder 60 Euro. Naja, gut. Ich bin trotzdem immer noch für die Variante, wo der Kunde einen kleinen Vorteil hat, indem er sich den ganzen Shit aufs Handy laden kann. Ja. Oder ausdrucken kann. Selber ausdrucken, das wäre ja schon was. Aber nein, geht nicht. Naja. Dann sind wir sind erst eine halbe Stunde bis nach London Victoria gefahren vom Flughafen, nachdem wir da angestanden haben. Und dann sind wir noch 2 Stunden lang von London Victoria nach Margate gefahren. Oh ja, yeah. Und wir haben auf dem Weg, schon festgestellt, falls ihr noch nie in England gewesen seid, aber vielleicht mal in Berlin oder im Ruhrgebiet, also in den hässlichen Teilen von Berlin, dass zumindest das südliche London plus die Karpatendörfchen, die hier sind, alle total ranzig und runtergekommen sind. Es war echt krass. Sah aus wie ein Entwicklungsland. Ja. Also außerhalb von London, muss man ganz ehrlich sagen. Wir waren nicht in der Innenstadt oder so, sondern halt von London Victoria Richtung Süden gefahren. Ey, wenn du da nach draußen geguckt hast... Ja, das war... Ich hab's mit Russland verglichen. Also mit den schlechten Teilen von Russland. Also entweder waren die Häuser kaputt oder von oben bis unten zugegraffitit oder ich weiß auch nicht. Ja, so vom Moos bewachsen, ja. Die Farben schon überall, also überall schon abgeblättert und also es ist echt nicht schön. Diese typischen, auch diese, ich glaube, es ist für England auch nicht gerade untypisch, diese mega schmalen Reihenhäuser. Ja. Ja, wobei die gehen noch klar, wenn die richtig alt sind. Ja, wenn die halt die können auch ruhig alt sein, aber dieses totale Verkommen lassen, das ist halt das, wo ich mir dann so denke, ey, du hast eigentlich ein ganz hübsches Haus, du hast einen Garten und, weißt du, dein Garten ist zugemüllt mit irgendeinem Bullshit, genauso wie dein Vorgarten, dein Haus, da blättert überall alles ab, aber da wohnen Leute, was ich einfach nicht verstehen kann. Nee, kann ich auch nicht nachvollziehen, also, das ist übrigens auch geil eigentlich, wir haben im Internet vorher versucht herauszufinden, wo bei London Victoria, auf welchem Gleis denn unser Zug abfährt. Aber diese Information gibt's nicht eine halbe Stunde vorher, weil das wird alles so Pi mal Daumen dann geklärt, wenn die Züge ankommen. Dann guckt man mal, welches Gleis ist frei, ja. Dann machen wir es mal dahin und läuft. So alles so, boah, das ist irgendwie eine ganz andere Welt. Ja. Aber die Bäume sehen trotzdem so aus wie die Bäume bei uns. Also... Also ganz ehrlich, wir sind ja nur eine Stunde geflogen. Es ist keine andere Welt in dem Sinne. Die Bäume. Ja, daran machst du es fest so. Ja, ja. Wenn du jetzt nach Brasilien fliegst, dann merkst du, okay, das ist ein komplett anderer Teil der Welt. Ja, wäre ein bisschen wärmer gewesen. Ja, oh Gott, das Wetter hier ist aber auch, boah. Ja, aber ich weiß schon, was du meinst. Also auf der Zugfahrt haben wir auch gesagt, so, alles klar, guck mal raus, sieht aus wie am Niederrhein. Ja, also wenn wir jetzt gerade nicht die verfallensten Scheißhäuser der Welt gesehen haben. Sieht aus wie am Niederrhein. Genau. Nee, ey! Niederrhein ist cool. Ja, ja, nee, aber die Felder und... Ja. Also, ja, okay. Das sieht halt so aus. Dann sind wir hier angekommen in Margate. Merkt euch das. Margate, Center of the Universe. Nicht Margaret, wie ich zu Vince gesagt habe. Mega geil. Aber da kommen wir auch nochmal später zu. Margate ist eigentlich nicht Center of the Universe, ist eigentlich Arsch of the Universe, aber... Passt schon, ist eine Küstenstadt am südlichsten Zipfel von England und hier findet eine Videospielmesse statt. Jedes Jahr seit 2011, glaube ich, die Geek, GEEK-play.com. Und jetzt mal ganz kurz dazu, wieso wir überhaupt hier sind. Wir wurden angeschrieben von den Veranstaltern von der Geek. Die haben gesagt, ey, wollt ihr nicht vorbeikommen? Weil wir wollen da ein bisschen mehr Publicity für haben. Wir wollen, dass die Leute darauf aufmerksam werden, dass es sowas gibt. Wir haben hier eine wunderschöne, familiäre, richtig geile Messe mit viel Retro, mit viel Indie-Entwicklern, mit sogar Brettspielen und Cosplay-Shit und was weiß ich nicht alles. Und da haben wir gesagt, ja, wir haben zwar die Gamescom, aber die Gamescom ist so ein Riesenevent, wo wir eigentlich gar nicht mehr dazu kommen, Spiele anzuspielen, weil wir halt sehr viel mehr Spaß daran haben, uns mit euch zu unterhalten. Da haben wir gesagt, okay, wir machen das. Und haben die gesagt, okay, geil, wir bezahlen euch Anfahrt und Hotel. Ja. Und das war's dann. Also wir kriegen keine Gage für den Shit jetzt oder wir kriegen irgendwie Geld dafür, dass wir Werbung machen oder so, sondern einfach, wir hatten einfach Bock darauf, einen kleinen Trip nach England zu machen. Genau. Und, naja, also Hotel ist in Ordnung. Ich glaube, da muss man nicht viel zu sagen. Wir machen ein Video dazu. Wir haben ein Video vom Hotel gemacht, unserem Zimmer und reden ein bisschen darüber. Das kommt aber später, nachdem wir wieder in Deutschland sind. Weil das Internet ist ja einfach nicht so mega pornös. Also zum Hochladen nicht unbedingt geeignet. Kennt man ja auch Hotel-Internet. Also bitte. Ja, das ist auch so, ja. Gerade im Ausland. Und ja, die Stadt finde ich eigentlich ganz nett. Ja, warte mal. Wir sind dann hier angekommen, haben das Video gemacht und haben uns dann überlegt, ey, lass mal zu dem Geek-Gelände gehen. Ja, ist ja nicht weit weg. Ja, genau. Kannst du ja, also wir haben vorher bei Google Maps nachgeguckt. Es sind nicht viele Kilometer. Ist nicht mal eine Meile. Eigentlich einfach nur am Strand entlang gehen. Strand in Anführungszeichen, weil es ist hier kein gutes Wetter. Es ist 1 Grad und es regnet die ganze Zeit und es ist bewölkt und scheiße. Aber wir haben uns trotzdem gedacht, gehen wir mal zu Fuß, weil als wir losgegangen sind, hat es noch nicht geregnet. Und wir haben es erstmal nicht gefunden. Ja. Muss man erstmal sagen. Wir sind dran vorbeigelaufen. Ja. Weil, aus verschiedenen Gründen. Ja. Erstens ist es nicht so groß. Zweitens ist es unterhalb der, sag ich mal, Erdgeschossebene. Also man muss halt Treppen runterlaufen. Man sieht halt nur die Treppen. Und ja gut, wir sind halt dran vorbeigelaufen und dann haben wir halt mal kompetent... Es fehlen ja wohl auch Schilder, oder? Ja, es gibt ja, also es gibt ja in der Stadt, die ja nicht mega groß, also nicht andersrum, die ist nicht mega klein. Ich glaube, die haben laut Wikipedia irgendwie 60.000 Einwohner. Ist dadurch aber auch nicht mega groß. Die ist überhaupt nicht groß. Nee, überhaupt nicht. Ja, aber auch nicht mega klein. Nee, also, es ist kein Dorf. Es ist schon eine Stadt. Und dafür, dass es eigentlich so ein lokales Ding ist, wo die halt auch Leute international einladen und so weiter, ist hier null Werbung. Also wirklich gar nichts. Ja. Über der Geek, also sagen wir auf dem Dach der Geek, da ist, sagen wir mal, alle 20 Sekunden, weil das da durchläuft, da ist dann Werbung, hey, hier ist die Geek von Donnerstag bis Sonntag. Ja, aber ansonsten ist da halt Werbung für andere Veranstaltungen. Ja. Das heißt, man muss im richtigen Moment vorbeigehen, um zu checken, oh, da ist der Shit. Ja. Naja. Ich muss noch ganz kurz was dazu sagen, weil wir hatten halt vorher natürlich E-Mail-Korrespondenz mit den Leuten, die Geek veranstalten und uns eingeladen haben und die haben halt gesagt, das ist der Flug. Train-Tickets müsst ihr selber besorgen, weil online funktioniert nicht, weil wir kacke sind in England. aber Hotel haben wir euch gebucht. Da habe ich gesagt, okay. Und dann habe ich irgendwann nochmal geschrieben, so, haben wir irgendwie sowas wie einen Zeitplan oder so? Wir kommen Donnerstag an, was machen wir eigentlich? Haben wir irgendwas geplant? Aber da kam keine Antwort. Und deswegen sind wir halt, nachdem wir im Hotel eingecheckt haben, haben wir uns gedacht, okay, wir schauen einfach mal vorbei, was passiert. Klar, was sollen wir sonst machen? Uns im Hotelzimmer hinschillen und Eier kraulen. Ja, nee, das ist ja auch nicht unser Ding, da schauen wir doch mal lieber vorbei. Und dann sind wir dann, irgendwann haben wir es dann endlich gefunden. Ja. Und sind dann die Treppen runter und haben uns dann da den Leuten vorgestellt, die da im Eingang saßen. Dazu muss und ich die hatten sagen, keine Ahnung, wer wir sind. Ich muss aber dazu sagen, auch das sah von außen, ich weiß nicht, wie ich es beschönigen soll, aber es sah ein bisschen ranzig aus. Ja, mega. Okay, alles klar, dann sind wir d'accord. Also es sieht von außen auch ranzig aus. Abgeblätterte Wände und man kann es kaum erkennen, weil es halt Sutterer ist. Da gibt's mit Sicherheit auch Videoaufnahmen nach der Ding. Also. Aber es ist immerhin ein ehemaliges, glaube ich, oder? Theater? Ich glaube, da gibt's immer eine Theatervorführung. Ah ja, stimmt, da ist auch Werbung dafür. Also es ist ein Theater. Und von daher von innen ganz schön. Aber dann sind wir erstmal angekommen. Puh, ja, wir sind angekommen, wir haben uns vorgestellt und die haben gesagt, Who are you guys? Und dann haben wir gesagt, we got invited, wir wurden eingeladen von Vincent. Okay. Und dann haben die versucht, Vincent zu erreichen, aber Vincent war nicht zu erreichen und dann wussten die nichts mit uns anzufangen. Ja. Und irgendwann, nachdem wir so 10 Minuten gewartet haben und uns irgendwie so mega peinlich Smalltalk-mäßig mit einem der Freiwilligen uns unterhalten haben. Moment, erzähl die Geschichte. Peter, Nein, Moment, ganz kurz vorher noch. Irgendwann haben wir Vincent erreicht. Und dann wollten wir nicht mit Vincent reden, sondern haben Vincent mir gegeben. Und dann ist Folgendes passiert. Peter hat mit Vincent telefoniert. Und ich habe nicht viel aufgeschnappt, weil man hörte Vincent immer nicht reden, aber Peter hörte man reden. Und Peter fragte irgendwann nach Simon with a tie. Und daraufhin meldete sich dann Simon per Handzeichen Und Tai meldete sich per Handzeichen, wobei Peter natürlich an die Krawatte gedacht hat. Meine Antwort an Vincent war, I see Simon, but he has no tie. Ja, without a tie. Aber das waren zwei Leute. Es gab Simon und Tai. Das habe ich halt nicht gesehen. Du konntest genau sehen, dass Tai so gesagt hat, okay. Ich bin das. Ich bin keine Krawatte. Und das war ein bisschen peinlich. Aber gut, wir sind halt die Germans, ja. Ja, ja, also wir dürfen uns ja alles erlauben. Wir werden sowieso irgendwie hinter vorgehaltener Hand. Wir sowieso gedacht, guck dir mal die Deutschen an. Ja. Die brauchen unbedingt wieder so einen Zeitplan. Weißt du, typisch deutsch. Ja, ich wollte keinen Zeitplan haben, ja. Den kannst du nicht sagen, so von wegen, macht mal irgendwie. Eine Sache muss ich allerdings noch der Transparenzweise sagen, weil ursprünglich sollten wir mit ganz vielen anderen YouTubern ein komisches Ferienhaus untergebracht werden und dann haben wir gesagt. Davon weiß ich ja gar nichts. Doch, habe ich mit dir drüber gesprochen. Und da hast du gesagt, nee, ist uncool. Und ich genauso. Und wir wollten halt gerne ein Hotelzimmer. Ja, Moment. Also da war aber dann immer noch nicht in einem Ferienhaus, sondern da war von einem Hostel die Rede. Nee. So eine komische Ferienwohnung. Okay. Aber das ist auch trotzdem uncool. Ich meine, wir haben jetzt nur ein Zimmer zu zweit. Das ist immer noch nicht das geilste auf der Welt, aber das passt. Ja, natürlich. Aber das wollte ich nur noch mal sagen. Hashtag abgehoben. Ja, mega. Ja, ey, ich wollte halt mein eigenes Klo haben. Habe ich jetzt zwar nicht gekriegt, muss ich mit dir teilen, aber... Oh, ja, weißt du, wer hat denn zuerst reingekackt? Ich? Ja, also. Ich meine, es bleibt in der Familie, von daher passt. Ja, aber mit irgendwie 6 anderen Leuten ein Badezimmer teilen, ey, das muss nicht unbedingt sein so. Aber, Moment. Ja, auf jeden Fall, du hast mit Vincent telefoniert. Yes, sir. Und ihr seid dann im Endeffekt so verblieben, dass wir 4 Uhr mittags hatten. Und es hieß, wir wissen jetzt bis 6 Uhr nicht, was wir mit euch tun sollen. Und da haben wir gesagt, alles klar, wir haben sowieso Hunger, also gehen wir jetzt in die Stadt. Wir haben erst eine Führung bekommen. Wir haben erst eine Führung bekommen. Ja, wir haben eine Führung bekommen. Ja, die Führung war, wir gehen eine Treppe runter, wir sind in einem Raum und dann sagt er, hier in dem Raum, in der Ecke sind Simulationen, in der Ecke sind Actionspiele, in der Ecke sind, keine Ahnung, andere Puzzle-Spiele. Ja, genau. In der Ecke ist die Bar. Da ist der 18er Bereich. Führung beendet. Ja. Also es ist überhaupt nicht mit der Gamescom zu vergleichen. Ich wüsste nicht mal ansatzweise, mit welcher Halle es zu vergleichen ist. Weil, keine Ahnung, stellt euch die Halle vor, durch die man ganz am Anfang geht, wo man die Skateboard-Sachen sind, dieser ganze Kram. Das ist 10-1, glaube ich. Ja, genau, der ganze Kram, den wir Online-Nerds natürlich nicht tun, ja, weil wir uncool sind. What the fuck? Aber ich würde mal sagen, davon ungefähr ein Viertel. Ja, ja. Ey, ihr müsst euch jetzt einfach so vorstellen, das ist irgendwie so ein Theaterraum, wo weder die Sitze noch die Bühne existiert. Und doch, die Bühne existiert. Die Bühne existiert? Ja, ja. Okay. Auf jeden Fall sind da halt, was weiß ich, wie viele Anspielstationen? Oh, das weiß ich, das kann ich schlecht schätzen. Ja, das stimmt. Egal, dazu kommen wir später. Auf der Bühne ist das. Wir haben eine kurze Einführung bekommen. Da ist die Chill Area und so weiter und so fort. Und dann hatten wir keine Zeit mehr und haben gesagt, ey, wir sind die Deutschen, die Doofen. Wir würden gerne mal traditionell Englisch Fish and Chips essen gehen. Und dann hat er uns einen Laden empfohlen namens Peter's Fish Factory. Ja. Und er hat gesagt, ey, geht mal darum. Und wenn ihr die Galerie rechts von euch habt, dann geht links. Okay? Haben wir gemacht. War ein Fehler. War falsch. Und dann sind wir ein bisschen durch die Stadt gelaufen, haben uns die so ein bisschen angeguckt. Ist ganz nett, ist halt nicht so groß. Und irgendwann wussten wir nicht mehr, wo wir sind. Und dann habe ich mein Handy rausgeholt und habe gesagt, ey, what the fuck? Wo ist denn der Shit eigentlich? Und dann haben wir festgestellt, wir hätten nur 2 Meter weiterlaufen müssen, bevor wir links abgebogen wären. Und da wäre Peter's Fish Factory gewesen. Naja, aber du musstest sowieso zur Bank? Genau, ich musste zu einer Bank. Die haben wir auf dem Weg noch mitgenommen. Ja. Denn Bargeld brauchen wir nun mal auch. Und dann sind wir zu Peter's Fish Factory. Und bevor wir da waren, war es ein bisschen seltsam, dass ein Krankenwagen davor stand. Ja, stimmt. Also wirklich direkt davor. Also nicht mal so, okay, der ist im Nachbarland. Nein, der stand direkt vor Peter's Fish Factory. Aber gut, wir sind dann rein. Und ich meine, gut, wir haben Fish and Chips bestellt. Also ich weiß nicht, wie ihr euch Fish Moment, and Chips vorstellt. Moment. Wir sind rein und haben festgestellt, ist ein bisschen klein. Die haben ja gar keine Tische und gar keine Stühle. Ja, ist halt wie eine Currywurstbude zum Mitnehmen. Du kannst ausschließlich zum Mitnehmen bestellen, ja. Und wir haben vorher schon so lange noch was zu essen besucht, dass wir gesagt haben, okay, wir denken nicht drüber nach, wie wir das essen. Wir kaufen jetzt einfach Essen. Ich habe so viel Hunger. Darüber habe ich überhaupt nicht nachgedacht. Darüber habe ich nachgedacht zu dem Zeitpunkt, wo ich das Essen in der Hand hatte. Wo wir das essen. Worüber hast du denn vorher nachgedacht? Über gar nichts. Einfach nur Essen. Ja. Essen. Und als ich das Ding in der Hand hatte, habe ich mir gedacht, ey, wo essen wir eigentlich? Aber vorher ist noch was anderes passiert, weil wir haben nette Leute kennengelernt. Ja, aus? Einerseits aus Köln. Da war tatsächlich eine Dame aus Köln, die mittlerweile... Nee, ich glaube, die hätte ich nur falsch verstanden. Die hat gesagt, die wäre aus Köln. Die hat perfektes Deutsch geredet. Nee. Jawohl. Quatsch. Die hat mit Akzent geredet und die hat 100% verstanden, was denn Cologne in Deutschland ist. Also beziehungsweise, was das auf Deutsch heißt. Ja? Und dann hat sie gesagt, das ist Köln. Das ist Köln. Ja gut, das ist kölscher Akzent. Ja, genau. auf jeden Fall haben wir uns halt geoutet als Germans. Wir haben halt zu den Leuten, die diesen Shit da machen, gesagt, ey, wir haben keine Ahnung, wir sind dumm. Und dann haben die uns rausgeschickt. Nee, genau. Die haben gesagt, macht uns mal, wir haben gesagt, macht uns mal den traditionellsten Fish and Chip, Fish and Chips Kram, den ihr kennt, was typisch britisches. Und dann haben die umstehenden Leute, die ebenfalls auf ihr Essen gewartet haben, gemerkt, oh, das sind ja Deutsche. Und dann haben wir uns ein bisschen mit denen unterhalten, war total nett. Die kamen aus Cambridge. Die kamen aus Brighton. Brighton, sorry. Ja, ist ja fast das Gleiche. Nee, Brixton. Nee, Brighton. Brighton, nee, Brighton, ja, okay. Brighton, aus Brighton kamen. Die haben hier angeblich er sagte, die haben hier jemanden ich wollte schon abwerfen sagen, die haben hier jemanden... Die haben hier nur kurz jemanden abgesetzt. Genau, abgesetzt. Nur kurz was zu essen wollen. Aber die eine Frau, der eine Typ meinte halt, Vinegar and irgendwas Vinegar. Anderes. Vinegar und Vinegar. Vinegar and Salt. Vinegar and Salt, also richtig. Essig und Salz. Und dann meinte halt die Frau, das ist Essig und Salz. Und das habe ich gedacht, oh shit, du bist eine Deutsche, what the fuck? Weil die zwei Wörter Deutsch konnte. Ja, also wahrscheinlich. Zwei Wörter Englisch können. Ein bisschen mehr können wir. Ja, und das Coole war, dass wir halt bevor wir bestellt haben, der Typ sein Essen gekriegt hat und gesagt hat, ey, wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne mal bei mir probieren, ob euch das überhaupt schmeckt. Mega nice. Und dann haben wir halt jeder halt so ein Ding probiert und es schmeckte im Endeffekt halt wie Pommes mit ein bisschen Essig. Schmeckte ganz geil, ja. Eben. Also da haben wir auch ein Video dann danach zugemacht, das könnt ihr euch auch noch angucken. Aber Johnny hat ja immer gesagt, das ist voll eklig und das schmeckt voll scheiße und deswegen hatte ich da auch irgendwie etwas seltsame Vorstellungen davon. Ja, ich dachte, wie es denn überhaupt schmeckt. Ja, eben, ich habe gedacht, weißt du nimmst es in den Mund und spuckst es sofort wieder aus. Ja, genau. Aber es geht eigentlich. Also es schmeckt halt voll normal nach Pommes. Die Pommes war auch sogar gut. Hey, aber du gehst zu weit. Da ist noch was passiert. Wir haben die Pommes probiert. Wir haben die Pommes probiert und dann sind die aus dem Laden raus. Ja, und dann sind die Krankenwagen eingestiegen. Das waren nämlich die Krankenwagenfahrer, die Motherfucker, und sind dann einfach damit weggefahren. Und dann haben wir auch verstanden, was das bedeutet, wenn die sagen, wir haben nur einen abgesetzt. Weil wir haben das nicht gecheckt, weil die hatten keine Dienstuniform an. Echt? Haben wir das gecheckt? Was heißt das denn? Nein, wir haben nicht gecheckt, dass sie in einem Krankenwagen gefahren sind, weil keiner von denen hatte eine Dienstuniform an. Ja, natürlich. Deswegen haben wir gedacht, okay, die haben logischerweise mit dem Krankenwagen nichts zu tun. Ja, aber wen sollen die denn abgesetzt haben? Jemanden vielleicht beim Krankenhaus? Okay. Das war die Info, die mir fehlte. Aber gut. Oder sonst was? Oder wenn es ein Krankenwagen ist, könnte es auch ein ganz normaler Krankentransport gewesen sein. Das heißt, eventuell haben die jemanden nach Hause gefahren. Vielleicht haben die auch einen Toten über die Klippen geworfen. Ja, das ist das Wahrscheinlichste von allem. Es war trotzdem nur eine verrückte Situation, dass die auf einmal aus dem Laden rausgingen und dann mit dem Krankenwagen wegfahren. Und das... Aber dann haben wir auf jeden Fall unser Essen bekommen. Ja. Und waren sehr happy. Aber die haben fucking Ketchup vergessen, die Mofos. Aber wir haben den fucking Ketchup wir vergessen. Wir haben das... Aber so haben wir das... So haben wir halt das Mahl, sage ich mal, in seiner reinsten Form genossen. Stimmt, ja. Also aber wir sind dann aus dem Laden raus und haben uns umgesehen. Der Regen nieselte auf unser Haupt. Es war alle kalt. Alle Stühle, die es in der Nähe gab, waren natürlich nass. Es war kalt, es war windig. Und dann haben wir uns gedacht, mit unserer dampfenden Papppackung in der Hand, shit, wie essen wir den Scheiß denn jetzt? Ja, da kam dann so der Gedanke auch bei mir auf, ey, hör mal, wo essen wir jetzt eigentlich? Ich hätte das Bild eigentlich ganz witzig gefunden. Es gibt hier irgendwie alle Jubeljahre mal so eine verdorrte Palme. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich habe hier schon öfter Palmen gesehen, die allerdings wirklich irgendwie total kümmerlich aussehen. Ja. Und genau an dieser Stelle war halt auch so eine Palme, neben Tisch und Stühle mit Regen, Wind, Dunkel. Und ich finde, da hätten wir eigentlich auch ein super Bild machen können. Aber wir haben uns dafür entschieden, wie die Penner in der Gosse zu essen. Und sind einfach in irgendeine Straße rein. Das Geilste war, dass wir auf der linken Seite sowas wie einen Hauseingang, also so einen Shop-Eingang gesehen haben, der halt ein bisschen weiter reingeht, wo ihr euch so, die Haustür ist ein bisschen weiter hinten durch. Und da wollten wir eigentlich reingehen. Da stand aber schon ein Mädel, was sich eine geraucht hat. Also haben wir gesagt, boah, nee, da können wir nicht rein, da ist schon besetzt. Ja. Und dann sind wir durch, da sind wir zu so einer Unterführung. Und da haben wir dann gegessen. Da haben wir das Video gedreht. Da haben wir ein geiles Video gedreht, aber was wir nach dem Video festgestellt haben, dass auf dem Türschild vor der Tür, an der wir standen, Mayor stand. Also, ja, das war das Bürgermeisterhaus. Wir haben uns also wie die Penner gefilmt, wie wir das erste Mal in unserem Leben fucking Fish and Chips essen und dabei Cola aus Dosen saufen und lachen. Ja, also ich fand's witzig. Das Video wird empfehlenswert, fand ich auch sehr witzig, das könnt ihr euch nachher nochmal angucken. Aber wirklich wie die Penner, also ganz ehrlich. Aber war eine Erfahrung. Ja, aber kannst du übertreiben. Ich meine, im Endeffekt, wenn du zu Hause eine Currywurst mit Pommes isst und damit auf der Straße stehen bleibst, bist du auch nicht der Letzte. Ja, aber das ist halt was anderes, weil du hattest nur so einen behinderten Holz. Hast du eine Currywurst, Pommes auch? Ja, aber ey, jetzt mal ganz ehrlich. Du hast diesen komischen Backfisch, ja? Und wenn du da mit einer Gabel reinstichst, dann teilt er sich auf in Millionen Teile, ja? Du kriegst davon nichts gestochen, also... Das stimmt. Das funktioniert alles vorne und hinten nicht. Also die Sachen sind nicht durchdacht, typisch UK einfach mal. Wir gehen uns morgen beschweren. Ja, echt mal. Was ist das? Egal, auf jeden Fall hatten wir danach noch Zeit übrig. Und haben uns gedacht, ey, bevor wir uns nochmal in diese Geek-Shit da... Nein, das ist eigentlich geil. Ursprünglich war ja geplant, dass da ein Meet and Greet mit den anderen YouTubern ist. Das wurde uns ja eigentlich gesagt. Und VIP-Party an dem Tag, bevor die Geek eigentlich startet. Ja. Das wurde uns gesagt. Und um 6 Uhr, Punkt 6 Uhr sollte das sein, ja. Aber wir hatten halt noch eine Stunde Zeit. Also haben wir uns gesagt, ey, lass doch mal... Pub gehen. Lass doch mal ein Bierchen trinken. Apfelschorle meine ich natürlich. Und dann haben wir sogar einen gefunden, den ich mega cool fand. Ich fand das mega crazy. Das ist eine typische englische Bar gewesen. Ja, total. Aber die Barkeeperin hat mich die ganze Zeit Love genannt. Ja, my Love. Ja, das ist total typisch für England, aber trotzdem irgendwie strange. Finde ich. Also, ja, okay. Also das wäre jetzt so, als wenn in Deutschland... eine Barkeeperin zu mir sagen würde... Mein Liebster oder so. Mein Liebster. Ja, und das sagt ja keiner. Ja, die sagen alle, bezahl mich oder ich werf dich raus. Das sind halt, weiß nicht, das sind halt andere Verhältnisse. Also, ich fand's mega sympathisch, ja. Also wirklich. Also die Bar an sich auch. Also alleine schon, dass die Leute sich teilweise quer über die Bar unterhalten haben. Ja. Und zwar nicht nur so zwei Worte, sondern... Ey, erzähl das von der Toilette, Alter. Sondern so 5 Minuten... Und wir haben uns halt hingesetzt, wir haben erstmal eine dunkle Apfelschorle getrunken. Guinness. Die ohne Kohlensäure und mit geilem Schaum. Die war irgendwie komisch, fand ich. Es ist halt nicht mein Ding, tut mir leid. Peter. Das war so, weißt du, Guinness ist irgendwie so, ich habe vorher noch keins getrunken und ich fand es irgendwie so. Obwohl auch geil war, dass wir in englischen Pub gehen und erstmal Guinness bestellen. Ja, aber das ist eigentlich Irland-Bier. aber okay, man denkt halt immer so, ja, wenn man sich mal auf diese Inseln bewegt, dann muss man auch mal ein Guinness trinken, Schwarzbier halt. Ich mag mir ja mittlerweile auch alt und ich fand's auch okay. Aber ich hatte meiner Meinung nach zu wenig Kohlensäure, zu milchige Konsistenz. Nee. Das ist doch genau das, was Guinness ausmacht. Ja, ist nicht mein Ding einfach. Okay. Ja, auf jeden Fall haben wir das dann getrunken. Ich bin auf Toilette gegangen, da kam dann, sagen wir mal, ein lustig angetrunkener, sehr alter Mann. Und warte mal, was hat er noch gesagt? Das ist der beste Raum des Hauses. This is the most... Oh, was hat er noch gesagt, verdammt? Auf jeden Fall meinte er sowas wie, also das hier ist der beste Raum des ganzen Ladens und hat den Strahl des Jahrtausends losgelassen. Also, und der Spaß, dass er kein Loch in die Wand gepisst hat, weißt du? Das war der Hammer. Echt geil. Vor allem, der war halt auch stockbesoffen. Dann hast du halt auch, ich meine, wenn die halt schneller reden, ich meine, dann fangen sie ja eh schon ein bisschen an zu nuscheln, das ist ja normal. Aber der war echt schon am Leiden und sagte, das ist der beste Raum des ganzen Ladens. Ich finde so geil. Sympathischer Laden. Finde ich cool hier. Nachdem wir das Guinness dann aufgetrunken haben, habe ich die Barkeeperin dann mal gefragt, so, ja, war ganz nice und so, aber... Habt ihr nicht auch ein lokales Getränk? Und da hat die uns eins empfohlen. Ach shit, ich hab den Namen vergessen. Ah, oh, fuck. Du hast es fotografiert. Ich hab's fotografiert. Zwischendurch könnte ich davor noch sagen, dass ich wiedergekommen bin und Peter mir dann vor Augen geführt hat, was ich eigentlich schon wusste, aber wieder vergessen habe, ist, Die haben in England kein Reinheitsgebot. Da blieb mir kurzzeitig das Herz stehen. Ja, das sagen man die an. Ja, die können quasi mit Bier alles tun, was sie wollen. Die können alles Bier nennen. Die können Pissebier nennen. So. Tun sie teilweise. Pisswasser. Cask Marquois. Marquois? Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich hatte nie Französisch. Ich glaube, das ist einfach Cask Mark, oder? Cask Mark, ja, genau. Da gibt es zwei verschiedene Varianten von. Number 5 und überhaupt. Überhaupt. Ja, über ist es. Gab, so. Es gibt halt eine helle und eine dunkle Variante. Und das ist ein sehr lokales Bier. Ein British Ale, wie die gesagt hat. Und dann haben wir halt eine helle Variante und eine dunkle Variante bestellt. Und was ist es? Es ist fucking pisswarm gewesen. Ja, aber das war irgendwie nicht so das Problem, fand ich. Ich mag keine. Das hatte ja. Kellerwärme. Ja, stimmt. Das ist auch das Geile an dieser Bar gewesen. Es gab ja 15 verschiedene Zapfhähne. Für jede verschiedene Variante gab es einen Zapfhahn, der auch entsprechend gebrandet war. Das heißt, jeder Zapfhahn sah entsprechend so aus, wie der wurde halt wahrscheinlich gesponsert von dem Klar. jeweiligen Unternehmen. Der Guinness-Zapfhahn sah halt entsprechend anders aus wie irgendein anderer Zapfhahn. Und da standen halt bei den meisten stand irgendwie extra cool drauf. Und bei diesem Bier stand Cellar cool, also Kellerkühl drauf. Oder? Ja. Weil du guckst gerade so misstrauisch. Ja, ja. Doch, meine ich wohl. Und dementsprechend war das Ding dann halt auch nicht besonders kalt. Und dann meinte, war auch nicht warm. Dann habe ich halt auch zu ihr gesagt, it's not really cold. Und dann meinte die auch, ja, das ist ganz normal. Also, das geht halt nicht durch diesen Prozess. Und wird halt nicht gekühlt, sondern wird halt direkt so verzehrt dann. Und das ist ja auch okay. Und ich fand's auch ganz nett und so. Es hat halt gut geschmeckt, aber ich hätte davon jetzt nicht ein zweites noch bestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es war okay. Ja, dann haben wir auch festgestellt, ups, ist 10 vor 6. Ja, genau, richtig. Wir müssen mal langsam los. Wir haben uns den Shit dann reingekippt, um den rauszukriegen. Das war nicht so die gute Idee. Nee, also ich fand, in Maßen konnte man das Bier echt trinken, aber der große Schluck, der dann am Ende folgte, da habe ich mir schon gedacht, boah, das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Vor allen Dingen, weil wir dann ja noch quasi so einen Hügel hochlaufen mussten. Also war schon recht steil, meiner Meinung nach. Ja, und ja. Es hatte schon alles gewackelt und man hat schon gedacht, so, boah, leck mich am Arsch. Aber wir waren pünktlich um 6 Uhr da. Wir waren pünktlich um 6 Uhr da, um dann festzustellen, dass es keine Sau interessiert hat. Ja, weil es hat quasi nicht stattgefunden und man hat uns mal wieder gesagt, was jetzt nicht im Endeffekt schlimm ist, aber die sagten dann so, ja, okay, dann geht halt nach unten und zockt halt eine Runde. Und das haben wir dann auch getan. Genau, das haben wir gemacht und da haben wir meiner Meinung nach fantastische Videos gedreht. Die hatten halt... Fantastisch. Die hatten mega alte Ataris, die hatten Nintendo Entertainment System, Super Nintendo, die hatten Sega Dreamcast und Sega Master, Sega Mega Drive. Die hatten PlayStation 1, wir haben geiles Crash Bandicoot Video gedreht. Und die hatten alle Konsolen, die es gibt eigentlich, oder? Ja, PS2, PS3. Außer Handhelds, die gab's nicht. Xbox 360, Xbox One, also ich wüsste außer Handhelds halt nicht so unbedingt, welche Konsole ich vermisst habe. Nee. Das Wii U. Wii U. Und eine Wii, habe ich beide noch nicht gesehen. Du hast absolut recht. Fällt mir gerade ein. Ah, gucken, vielleicht finden wir die ja morgen noch. Ja, das könnte sein. Wir haben nur eine von zwei Hallen gesehen, von daher. Ja, aber wir waren in der Zeit, in der wir da waren, auch relativ fleißig. Also die Videos könnt ihr ja dann noch gucken, die wir dazu gemacht haben. Die sind meistens ungefähr 5 Minuten lang, also nicht das krasseste auf der Welt. Aber ich finde die sehr kurzweilig, sehr witzig und wir haben halt immer versucht, ein bisschen unsere eigene Erfahrung mit diesem alten Spiel unterzubringen und ein bisschen Knowledge zu droppen. Ja, also wir haben jetzt auch nicht so Bullshit-Spiele genommen. Teilweise gibt's halt schon welche. Ja, Pack Attack, Junge. Ja, Pack Attack, wo wir erst dachten, okay, das ist Pac-Man und dann war das so eine Tetris-Variante. Ja, nicht so geil. Nee. Und ja, also wir haben dann noch ein paar Leute getroffen. Wir haben Vincent endlich kennengelernt. Und Monkey. Und der Typ, der alles wusste. Leck mich am Arsch, wir haben ein Video gemacht von F-Zero 2. Zwei. Für den Super Nintendo und ich wiederhole, 2. Haltet euch fest. Es gab ein F-Zero 2, genauso wie es ein Star Fox 2 gab, was auch die wenigsten wissen, aber das ist auch nie veröffentlicht worden. Genauso wie F-Zero 2, nie veröffentlicht worden, außer für bestimmte Leute, die irgendeinen komischen Highscore bei F-Zero 1 irgendwie gebrochen haben und das zu Nintendo geschickt haben und die haben zum Dank dann irgendwie F-Zero 2 gekriegt oder so. Aber ja. Es wurde nie verkauft und wir konnten es zocken, beziehungsweise Christian hat es gezockt und haben ein Video davon gemacht. Das wird nach dem Trip online gehen. Es war mega cool. Und wodurch wir das gelernt haben, war ein Typ, der Brettspiele entwickelt, der witzigerweise gerade in dem Moment neben uns saß und Tekken 3 auf irgendeinem komischen Arcade-Stick gespielt hat. Ja, also war schon die PS. Ey, der wusste alles. Über F-Zero, ja. Aber auch über andere Dinge. Ja. Wie beispielsweise dieses komische Angelspiel auf dem Dreamcast. Ja, weil der ein Freak war und... Ja, klar, er war ein Freak. Jeder, der alles weiß, ist ein Freak. Moment, also. Er war ein Geek. Ja, stimmt. Ey, ich habe echt Respekt vor dem. Also, den müssen wir mal normal sagen. Ich fand ihn... Wir müssen echt das Rollenspiel... Wir müssen dieses Brettspiel von dem auf jeden Fall featuren dafür, dass der uns so geholfen hat. Also, müssen wir ein Video von machen. Der hat echt wichtige Infos gegeben. Ja. Also, ach so, genau, er hat über seine Fishing-Erlebnisse erzählt. Ey, das erzählen wir in dem Video. Das erzählen wir in dem Video dann. Das könnt ihr euch, dann könnt ihr euch dann angucken, wenn die Videos online gehen. Ja, also wir haben Videos aufgenommen und so viel mehr haben wir halt nicht gemacht. Also wir haben halt wir wollten viel mehr machen, wir wurden rausgeworfen. Eben, also um 8 Uhr kam dann das erste Mal ein Typ an und sagte so, ey, guys, it's 8 p.m. Please leave the consoles and go to the exit. Also der hat dann quasi erstmal so höflich gesagt, so ey Leute, ab nach Hause. Und hat dann angefangen, neben uns die ganzen Fernseher auszumachen. Ja, Mann. Wir haben aber natürlich weiter aufgenommen. Ja. Da kennen wir natürlich nichts. Nee. Und ja, dann kam er irgendwann nochmal und dann waren wir fertig und dann haben wir Vincent nochmal getroffen und dann waren wir quasi Abgang bereit. Und dann fing der einer rumzubrüllen, soll er jetzt wieder nach Hause gehen. Also jetzt nicht, wie sagt man, offensiv, also nicht. Man muss dazu sagen, gemein, aber du hattest die ganze Zeit einen Becher in deiner Hand. Ja, weil ich halt nun mal zu den Menschen gehöre, die ihren Müll nicht rumschmeißen. Ich habe meinen auch nicht rumgeschmissen. Wo hast du deinen denn gelassen? Ich habe den auf dem Tisch stehen lassen. Ja, siehst du? Ja, ich habe den nicht rumgeschmissen. Ja, aber da muss jemand hingehen, der denkt sich, boah, welcher Assi lässt denn hier wieder seinen Bierbecher stehen? Ja, und dann, ich hätte Peter Smits draufschreiben sollen. Peter fucking Woods. Auf jeden Fall, Vincent hat uns gesagt, ja, ey, wartet hier mal ganz kurz. Ich kläre noch kurz ein paar Dinge. Ich sag euch noch kurz, wo man Wasser holen kann, weil wir wollten dann, wie gesagt, eine Flasche Wasser haben für den Abend und so. Also für die Nacht und so. Und dann zeige ich euch das und dann könnt ihr zum Hotel gehen. Und Christian hat schon so angesetzt zu fragen, wo tue ich den Shit hin? Und dann war er schon ganz woanders. Ja. Und dann, er hat mich nur so angeguckt, den Becher angeguckt und gesagt, so, jo. Und irgendwann war er mit dieser ganzen Diskussion, die er mit 1000 anderen noch führen musste und so fertig, dass wir hochgehen konnten. Und dann guckte ich irgendwann zu Christian rüber und er meinte nur so, ich habe immer noch den Becher. Ja, ich hatte gehofft, dass wir halt auf dem Weg nach draußen da irgendwo so einen Mülleimer halt finden. Nee, war aber nicht. So, und irgendwann war halt auch der Zug abgefahren zu sagen, okay, ich stelle das Ding jetzt unauffällig auf den Tisch. Erstens, weil ich es nicht wollte. Zweitens, weil die ganze Zeit der Typ, der uns da raushaben wollte, neben uns stand und sowieso jeder da hingeguckt hat. Wenn ich dann hingegangen wäre und hätte das Ding auf den Tisch gestellt, wäre so, ja, keiner hat es gesehen, aber du hast trotzdem getan und wir haben es gesehen. Und das wollte ich auch nicht. Also habe ich gehofft, okay, wir gehen jetzt zum Ausgang und da wird ja wohl irgendwo Müllhammer sein, aber war nicht. We are the Germans. Wir dürfen das. Apropos, es gibt einen Banner auf dieser Messe, wo die YouTuber aufgeführt werden, die an dieser Messe teilnehmen und darüber berichten. Und da stehen ein paar YouTuber drauf, aber irgendwie fehlt einer. Ja, so ein ganz bestimmter, also eigentlich der kleinste von allen, der ist, genau. Muss man mal sagen. Wobei, die Größe ist natürlich nicht alles, aber ja. Nee, also es gibt da wirklich so ein Banner, wo YouTubers drüber stehen und dann stehen da so ein paar britische YouTuber halt, die ich mir vorher teilweise auch angeguckt habe, die wir auch kennenlernen werden und so weiter und so fort. Das ist auch alles cool. Die sind auch cool und machen coolen Kram und so weiter und so fort, aber wir fehlen halt. Und deswegen planen wir morgen einen Anschlag darauf, wo ich auch ein Video von machen werde, wie Christian sich... Nein, das filmen wir dann. Okay, ich sag gar nichts. Wir filmen das dann. Genau, was wir da vorhaben, filmen wir einfach. Ja, okay. Und jetzt sind wir dann irgendwann im Hotel angekommen, haben unser Wasser ausgepackt, haben uns aufs Bett geworfen und haben jetzt bestimmt eine Stunde gequatscht. Da habe ich gesagt, Peter, jetzt wird nicht geschlafen, komm vom Pott runter, wir müssen noch einen Podcast aufnehmen. Das war auf jeden Fall nicht so, dass ich auf meinem Bett auf dich gewartet habe, wie du die ganze Zeit irgendwelche Twitter-Nachrichten vorgelesen hast. Die waren wichtig. Wichtig! Ja. Wir planen... Ich lese ja auch Kommentare. Scheiße. Wir planen, so eine Tageszusammenfassung die nächsten Tage auch zu machen. Also Freitag und Samstag ebenfalls. Sonntag nicht, weil Sonntag passiert nichts. Mittlerweile ist mein Pisswasser warm. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Und ich hoffe, ihr mögt das, was wir hier machen. Natürlich. Lasst es uns wissen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht wo. Bei Facebook oder Twitter. Ist ja egal. Kannst du jetzt auch so einfach. Lieber auf Twitter, ehrlich gesagt. @PietSmiet oder @Brosator. @Brosator, genau. Und wir könnten dafür einfach den Hashtag Piets. Nee, was hast du gesagt? Piets Podcast? Pietcast. Ihr könnt einfach Hashtag Pietcast nehmen. Ja, nice. Gute Idee. Hashtag Pietcast könnt ihr eure Meinung da reinschreiben, so weil das, keine Ahnung. Länger machen, kürzer machen, was weiß ich. Alles, was euch halt einfällt. Generell irgendwas, weil ich mag so Podcasting-Shit halt, weil ich höre selber sehr viele. Und ich würde gerne selber einen regelmäßig machen. Mit Leuten aus dem Team. Von mir aus wechseln, vielleicht auch Standard, was wie auch immer. Ich würde gerne einen regelmäßig machen. Also könnt ihr davon ausgehen, wenn Peter den Solo macht, sitzt er gerade im Klo. Nee, Solo mache ich dir auf gar keinen Fall. Ach so. Solo würde ich dir machen. entweder immer mit einem wechselnden Gast oder auf jeden Fall mindestens mit einer Person, die jede Folge dabei ist. Gerne. Nice! Da habe ich die Person schon. Juhu! Perfekt. Mit dir macht auch Spaß. Ja, sehr gut. Cheers. Cheers. Apfelschorlen, Dosen knallen aneinander. Wir danken vielmals fürs Zuhören und freuen uns auf euer Feedback. Bis morgen zu unserem zweiten Reisetagebuch-Podcast von der Geek 2015. Christian Stachelhaus und Peter Smith sagen gute Nacht. Tschüss.